الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles so gebet Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, dann auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, wir möchten uns heute einem edlen Hadith des Propheten widmen, in dem so viel Gutes und so viel Segen steckt, dass man erkennt, dass der Prophet alaihissalatu wassalam, selbst wenn er mit einem Menschen nur für wenige Minuten zusammen gewesen ist, wie in diesem Hadith von Abu Juray, dass er das Gute in ihm alaihissalatu wassalam, freien Lauf lässt, sodass alle Menschen etwas davon profitieren. Seit 1400 Jahren profitieren wir von diesem edlen Hadith des Propheten alaihissalatu wassalam, und es handelt sich um nichts mehr und nichts weniger als ein Treffen mit dem Propheten alaihissalatu wassalam. Abu Juray heißt Jabir ibn Sulaiman, Jabir ibn Sulaim radiallahu anhu. Er sagte: Ich habe jemanden gesehen, dessen Ansichten von den Leuten immer angenommen werden. Das heißt, was auch immer er sagt, sie nehmen seine Ansicht an. Egal, ob es um Jenseits geht oder ob es um das Diesseits geht. Was er ihnen sagt, machen sie. Er sagt: Tu dies. Sie sagen: Jawohl. Er sagt, macht das nicht. Sie lassen davon ab. Er sagt ihnen, das ist verboten, das ist haram. Sie lassen es weg. Ein Mann war verheiratet mit mehreren Frauen, mehr als vier Frauen zusammen. Hat der Prophet das ihm verboten? Hat sich von ihm geschieden. Der Prophet hat verkündet, dass das Alkoholtrinken verboten ist. Sie haben das ausgeschüttet. Das war's, fertig. Der Prophet hat verboten, dass man mit zwei Schwestern gleichzeitig feiert. Sie haben sich von ihr getrennt. Sie haben das sofort umgesetzt, alaihissalatu wassalam. Er sagte, was auch immer er sagte, so haben sie seine Ansicht immer angenommen. Ich fragte, wer ist das? In einer anderen Überlieferung, Abu Juray, als er nach Medina kam, er war kein Muslim. Er wollte wissen über den Islam. Und er wollte den Propheten befragen über die Religion. Aber er konnte nicht zu ihm gelangen, weil der Prophet alaihissalatu wassalam beschäftigt war. Er war nämlich dabei, Frieden zu stiften zwischen anderen Menschen. Und Abu Juray beobachtet das von Weitem. Er weiß nicht, wer ist jetzt der Prophet von ihnen, weil der Prophet alaihissalatu wassalam hat sich nicht unterschieden von den Leuten durch seine Kleidung oder ähnliches. Daraufhin hörte er ihnen zu, wie er unter ihnen Frieden stiftete. Und dann hörte er, wie der eine zum anderen sagte: O Gesandter Allahs. In dem Moment wusste er, dass das der Gesandte Allahs ist. Und er sagte: Der Friede sei mit dir, o Gesandter Allahs. Aber er drehte den Satz um auf eine Art und Weise, wie man das normalerweise im Islam nicht macht. Mit dir sei der Friede. Und das war damals die Art und Weise, wie man die Toten beim Friedhof begrüßt hat. Deswegen hat der Prophet alaihissalatu wassalam nicht darauf geantwortet. Dann hat er ihm ein zweites Mal nach einer Überlieferung ein drittes Mal begrüßt. Und beim dritten Mal sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Sag nicht, auf dir sei der Friede, denn auf dir sei der Friede ist die Art, die Toten zu begrüßen. Sag, der Friede sei mit dir. Also umgekehrt, wie wir es gewohnt sind. Assalamu alaika, assalamu alaikum. Dann sagt er: Du bist der Gesandte Allahs? Er sagte: Ja, ich bin der Gesandte Allahs. Desjenigen, der, er redet über Allah azza wa jal, desjenigen, der, wenn dich ein Unheil getroffen hat und du ihn anrufst, er es dir fortnimmt. Und wenn dich in einem Jahr die Dürre heimsucht und du ihn anrufst, lässt er es wachsen, die Pflanzen. Und wenn du an einem entvölkerten oder leeren Stück Land bist und dein Reittier verloren gegangen ist und du ihn, subhanahu wa ta'ala, anrufst, bringt er es dir wieder zurück. Ich sagte: Gib mir einen Ratschlag. Er sagte: Beleidige niemanden. Niemanden. Dieser Ausdruck, beleidige niemanden, egal welche Person du da reinsetzt, er sagte: Nein, beleidige nicht. Egal, ob das ein Araber ist oder ein Nicht-Araber, ein Inländer oder ein Ausländer, ein Muslim oder ein Kafir, du sollst niemanden beleidigen. Abu Juray hat das nicht nur für Menschen verstanden, er hat es sogar für Tiere verstanden. Er sagte: Ich habe daraufhin nie wieder jemanden beleidigt, weder einen Freien noch einen Sklaven, noch ein Kamel noch ein Schaf. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und geringschätze niemals einen Gefallen. geringschätzen niemals einen Gefallen. Er hat in einer anderen Überlieferung Beispiele gegeben und gesagt, selbst wenn du nur jemandem ein Seil reichst oder wenn du jemandem aus deinem Eimer in seinen Eimer Wasser schüttest, was er eigentlich selbst machen könnte neben dem Brunnen, und rede mit deinem Bruder, während du mit deinem Gesicht zu ihm gewandt bist, denn dies gehört zur Freundlichkeit. Denn manche Leute, wenn sie in einem reden, gucken sie einen nicht an. Oder sie spielen am Handy heutzutage rum. Und heb dein Untergewand bis zur Hälfte deines Unterbeines hoch. Wenn du nicht willst, das heißt, wenn du willst, dass es länger ist, dann bis zu den Fußknöcheln, aber wehe dir davor, das Untergewand herunterhängen zu lassen, denn dies gehört zur Hochmut. Das heißt, gehört zur Überheblichkeit. Allah aber liebt den Hochmut nicht. Und sollte jemand dich beschimpfen oder dich wegen einer Sache tadeln, die er über dich weiß, so tadle du ihn nicht wegen einer Sache, die du über ihn weißt. So wird das Unheil auf ihn alleine lasten. Das bedeutet, wenn er zu dir sagt, du hast das und das falsch gemacht, du hast dir die Sünde begangen, du bist schuld an dem und dem, du sollst nicht zu ihm zurück sagen, ja, das stimmt, aber du hast ja auch das und das gesagt. Du hast ja auch das und das gemacht. Nein, du sollst diesen Zorn bändigen. Du sollst diesen Zorn unterdrücken. Nicht, weil du schwach bist zu antworten, sondern weil du stark bist und diese Wut zurückhalten kannst. Meine lieben Geschwister, das ist eine Sitzung mit dem Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, die so viel Gutes beinhaltet. Denn der Prophet a.s. hat ihm in diesem Hadith das Gute geboten, das Schlechte verboten. Der Prophet a.s. hat mit ihm Da'wah gemacht, praktisch und theoretisch. Praktisch, guckt mal die Sahaba an, radiallahu anhum. Nichts, was er sagte, a.s., ließen sie unumgesetzt. Egal, was sie taten, sie fragten ihn erstmal a.s. Egal, ob es um Dunya oder Akhira geht. Praktisch gesehen, ebenfalls der Prophet sallallahu alaihi wa sallam versuchte, der Mann Abu Jurayra konnte gar nicht zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam vordringen, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschäftigt war, damit Frieden zu stiften zwischen anderen Menschen. Er sagte, ich versuchte zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu gelangen, aber ich konnte nicht. Da habe ich mich hingesetzt. Dann sah ich eine Gruppe von Menschen, er war unter ihnen, aber ich erkannte ihn nicht. Und daran erkennt man, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam genügsam war. Und dass er a.s. sich nicht unterscheiden wollte durch eine Krone oder durch einen Anzug oder irgendetwas, wodurch er sich von den Menschen unterscheidet, unter denen er sich befindet. Er war dabei, Frieden zu stiften. Als er dann aufstand und manche Leute zu ihm sagten, oh Gesandter Allahs, da wusste ich, dass er es ist. Und dann erzählte er, was gewesen war. Der Prophet a.s. ergriff jede Möglichkeit, zum Guten aufzurufen. Als der Mann nur sagte, der Friede sei mit dir oder mit dir sei der Friede, brachte er ihm den richtigen Friedensgruß bei. Denn normalerweise, wir begrüßen uns und wünschen uns nicht nur den Frieden füreinander, sondern auch die Barmherzigkeit Allahs und seine Segnungen. Und dann hat der Mann das gesagt, Assalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das erwidert und gesagt, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Er hat ihm praktisch direkt beigebracht, wie er es zu machen hat. Aus diesem Hadith, liebe Geschwister, entnehmen wir die Wichtigkeit des islamischen Friedensgrußes. Und dass man, wenn man diesen nicht anwendet und anderen Menschen damit nicht sogar zuvorkommt, dass andere dadurch eine beklommene Brust bekommen können und sich gekränkt fühlen können. Wenn du dein Bruder bist und er begrüßt dich nicht, dann kann man sich gekränkt fühlen. Deswegen versucht man als Muslim, der Erste von beiden zu sein, der ihm diesen Friedensgruß sagt. Und aus diesem Hadith entnehmen wir, dass der Prophet a.s. ein Erzieher war. Er war nicht nur ein Lehrer, der den Menschen Informationen gegeben hat, sondern er hat, wenn er a.s. gesehen hat, jemand was falsch macht, er hat ihm direkt das beigebracht und auch spüren lassen. Denn er hat a.s. den Friedensgruß nicht erwidert. Meine lieben Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte weiterhin, dass man nichts von den guten Taten gering schätzen darf. Das heißt, es gibt keine gute Tat, die zu geringfügig ist. Es gibt keine gute Tat, die du als zu schlecht einstufen darfst, sodass du sagst, ach, das zählt ja eh nichts. Diese halbe Dattel, die ich spende, das, die halbe Dattel ist das, was dich vor dem Höllenfeuer retten kann. So sagt der Prophet a.s. Die kleine Tat wird gewaltig durch den Ikhlas. Die kleine Tat wird gewaltig dadurch, dass Allah sie annimmt. Die kleine Tat wird dadurch gewaltig, dass Allah azzawajal sie vermehrt. Und so hat der Prophet a.s. deutlich darauf hingewiesen. Er sagte sogar, selbst wenn du jemandem einen Schnürsenkel reichst oder jemandem ein Seil reichst, das sollst du nicht zu gering schätzen. Und er sagte, und selbst wenn du auf dem Weg der Menschen, auf der Straße, irgendetwas beiseite räumst, damit es die Menschen nicht stört, sogar das sollst du als nicht zu gering anschätzen. Und an dieser Stelle müssen wir ein paar Worte richten an unsere Glaubensgeschwister, an unsere Brüder, die diese Moschee besuchen, die leider ihrem Herrn Unrecht getan haben, die leider ihrer Religion Unrecht getan haben, die leider unserer Moschee Unrecht tun und dem Ruf unserer Moschee schaden und danach natürlich auch ihrem eigenen Ruf schaden. Liebe Geschwister, denn es gibt manche von Ihnen, die nicht einmal diese Sache, die das Kleinste an Iman darstellt, das schwächste Form von Iman ist, dass man störende Gegenstände aus dem Weg räumt. Was machen manche Geschwister? Sie rauchen und schmeißen ihre Zigarette vor die Haustür der Moschee und noch schlimmer, sie schmeißen es in den Pfosten rein, nebendran hier beim Gehweg, bis dieser Pfosten voll geworden ist mit Zigaretten. Und manche von ihnen, möge Allah Azza wa Jal sie recht leiten oder sie von uns entfernen, sie nehmen die Zigaretten und schmeißen sie sogar vor die Tür unserer Nachbarin. Ist das nicht der Gipfel der Unverschämtheit? Dass du diese Sünde begehst, ist schon ausreichend genug. Dass man dich auch noch dabei sehen muss, ist unverschämt und unverantwortlich anderen Menschen gegenüber. Und dass du aber danach auch noch den Ruf unserer Moschee in den Dreck ziehst, das steht dir nicht zu. Und wir verbieten dir, lieber Bruder und liebe Schwester, genauso, in diese Moschee zu kommen, solange du mit diesen Zigaretten auch stinkst oder hinterher unseren Ruf schädigst und draußen rauchst. Absolut ist das verboten in unserer Religion und da gibt es auch keine Schönrederei. Deswegen, liebe Brüder, jeder von euch, der sieht, dass draußen jemand raucht, auf unserem Grundstück, draußen haben wir keine Macht darüber, aber jemand, der auf diesem Grundstück raucht, die anderen sollen ihn das verbieten und ihn sollen ihm sagen, weg von hier, hier hast du nichts zu suchen. Liebe Geschwister, sogar die Deutschen, sogar die Nicht-Muslime, sie achten darauf, dass bei öffentlichen Gebäuden und bei öffentlichen Einrichtungen nicht geraucht wird. Und wir, wal-iyadu billah, in der Moschee Allahs, schaffen es nicht, diese Sünde aus dem Weg zu gehen. Das ist der Gipfel der Unverschämtheit. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass diese Sache nicht noch einmal passiert. Und ein Bruder einmal hat geraucht beim Eingang der Moschee, weil es draußen geregnet hat. Es war ihm egal, dass der Geruch wal-iyadu billah, in die Moschee gekommen ist. Wir haben ihn gerochen. Hier drin in der Moschee haben wir ihn gerochen. Den Rauch, diesen Gestank, diesen üblen Gestank. Möge Allah uns davor schützen und bewahren. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, davon abzukommen. Aber ich weiß, dass es einfach ist, nicht vor der Haustür zu rauchen. Und ich weiß, dass es einfach ist, seinen Müll nicht auf die Straße zu schmeißen. Das weiß ich einfach. Und viel mehr verlangen wir auch nicht. Möge Allah Azza wa Jal die Brüder recht leiten und ihnen ihre Sünden verzeihen. Aber das ist eine höchst gefährliche Angelegenheit. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Iman abgesprochen von Menschen, die so etwas machen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, bei Allah, er glaubt nicht. Bei Allah, er glaubt nicht. Bei Allah, er glaubt nicht. Er sagte, wer, o Gesandte Allahs? Er sagte, derjenige, dessen Nachbarn nicht sicher vor seinem Müll ist. Derjenige, dessen Nachbarn nicht sicher vor seinem Müll ist. Und das ist hier die Moschee, liebe Geschwister. Ich weiß nicht, was du zu Hause machst, aber in dieser Moschee gelten diese Regeln. Möge Allah Azza wa Jal dir verzeihen. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.